Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Entführung der Königskätzchen. Vor dem Museum der Abenteuerbucht war einiges los. Ryder, wie weit seid ihr mit dem Begrüßungsbanner? Wir sind schon fast fertig. Wir stellen es gerade auf. Na siehst du, Henrietta, wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Besuch der Königskätzchen zur Museumseröffnung wird das Ereignis. Ja, ganz bestimmt. Sehen Sie mal, Marshall und Sky rollen schon den roten Teppich aus. Oh, wunderbar. Es heißt, die Königskätzchen haben sehr empfindliche Pfoten. Gut, Henrietta und ich sehen nach, ob im Museum alles vorbereitet ist. Bürgermeisterin Gutherz und ihr Huhn waren gerade in dem Gebäude verschwunden, als Chase in seinem Polizeiwagen angefahren kam. Gefolgt von einem Postauto. Die Speziallieferung aus Bellenburg trifft jetzt ein. Die Speziallieferung aus Bellenburg? Die Königskätzchen kommen mit der Post? Nein, Herr Pfeffer, das ist ein Geschenk fürs Museum. Eine besondere Edelsteinstatue. Sie ist sehr wertvoll, darum muss ich sie bewachen. Die Statue befand sich in einer großen Holzkiste im Kofferraum des Postautos. Rocky, hol die Kiste mit dem Gabelstapler aus dem Postauto. Rocky rockt! Vorsichtig hob der kleine Mischling die Kiste hoch. Ich hab sie. Und wohin damit? Am besten gleich ins Museum, denn dort wird sie ausgestellt. Und für ihre Ankunft wurde gerade alles vorbereitet. Et voilà! Es ist nicht nur sauber, es ist Königskätzchen sauber. Vielen Dank für Ihre Hilfe, François. Jetzt haben Henrietta und ich Zeit, um den Hofknicks zu üben. Den konnte die Bürgermeisterin bereits sehr gut. Aber natürlich machen Hühner lieber eine Verbeugung. Hallo, stimmt es, dass Sie Besuch von den Königskätzchen erwarten? Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf sah ein bisschen neidisch aus. Das ist richtig, Herr Bürgermeister. Und Sie treffen schon bald ein. Oh, also, Sie wollten mich eigentlich in der Nachbarstadt besuchen, aber ich bin leider viel zu beschäftigt. Damit beschäftigt, hier rumzuschnüffeln. Ich bin mir sicher, dass sich die Königskätzchen an unserer wunderbaren, einzigartigen Museumsausstellung erfreuen werden. Ha, was stellen Sie denn aus, die erste Feder, die Henrietta ausgefallen ist? Die selbstverständlich auch. Das war kein Scherz. Oder Sie bewundern die Truhe mit dem Schatz des ersten Piraten, der in der Abenteuerbucht angelegt hat. Oder Kunstschätze aus dem Dschungel von Carlos. François mischte sich ein. Oder Sie bewundern den wunderbaren neuesten Schatz des Museums, das moderne Porträt von mir, gemalt von niemand anderem als mir. Aber niemand beachtete sein Werk. Achtung, machen Sie Platz! Die Speziallieferung trifft jetzt ein. Chase und Rocky brachten die Kiste mit der Statue herein. Sehr schön, das lila Edelsteinkätzchen. Stellt die Kiste hier ab. Bürgermeisterin Gutherz zeigte auf einen Sockel. Und in den Augen ihres Kollegen begann es zu glitzern. Lila? Edelstein? Kätzchen? Oh ja, ein Geschenk von Willenburg zu unserer Museumseröffnung. Vorsichtig holte Ryder ein goldenes Kästchen aus der Kiste. Hier drauf, vorsichtig. Und stellte es behutsam auf dem Sockel ab. Na los, aufmachen, schnell, ich muss es sehen. Das ist leider nicht möglich. Das Kästchen kann nämlich nur geöffnet werden, wenn die Königskätzchen gleichzeitig ihre Pfoten drauflegen. Doch Bürgermeister Besserwisser konnte sich nicht beherrschen. Ich muss die Kätzchenstatue haben. Gierig streckte er die Hand aus. Aber was machen Sie denn, Bürgermeister Besserwisser? Ach, ich wollte nur überprüfen, ob der Alarm klappt. Also, die Edelsteinstatue ist wirklich sicher. Leider. Der Bellenburg-Express mit seinen überaus wichtigen Kätzchenpassagieren wird bald eintreffen. Und es muss alles perfekt sein. Unauffällig schlich Bürgermeister Besserwisser zur Tür. Der Bellenburg-Express, sagen Sie? Und dann war er auch schon verschwunden. Der Bellenburg-Express näherte sich unterdessen der Abenteuerbucht. In einem der Waggons hockten die beiden Königskätzchen auf einem blauen Sofa aus Sand. Zwischen sich Kathi, die ihnen die Stirnhaare kämmte. Prinz Heinrich, sieht Prinzessin Elisabeth nicht flauschig aus? Doch Prinz Heinrich fand den Teller vor sich viel interessanter. Oh, du naschst lieber, verstehe. Kaum waren die Leckerlis alle, kam auch schon der Butler und räumte den leeren Teller ab, was Kathis grauer Katze Katzi überhaupt nicht gefiel. Nicht traurig sein, Katzi. Ich hab noch Leckerlis in meiner Tasche. Doch da ging schon wieder die Tür auf und ein Mann mit Zylinder und langem Bart schob einen Rollwagen herein. Frische Katzenleckerlis vom Lokführer. Oh, hallo. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? Nein, bestimmt nicht. Völlig unmöglich. Niemals. Niemand sah, wie der Mann dem Rollwagen einen kleinen Schubs gab. Oh nein, die Katzenleckerlis fahren weg. Entsetzt rannte Katzi dem Rollwagen hinterher. Nein, Katzi, komm sofort zurück. Aber Katzi wollte nicht zurückkommen, sie wollte die Leckerlis. Katzi! Kathi lief ihrer Katze nach, holte sie aber erst in dem nächsten Waggon wieder ein. Oh, da bist du ja. Komm, wir gehen zurück. Wir sollen den Königskätzchen Gesellschaft leisten. Das kleine Kätzchen, das sich unter dem Rollwagen versteckt hatte und jetzt schnell das Weite suchte, bemerkte sie nicht. Und dann wartete auf Kathi eine böse Überraschung. Da sind wir wieder. Entschuldigung, Hoheiten. Kätzchen? Heinrich? Elisabeth? Hallo? Wo stecken Sie denn nur? In einem der Schränke rumorte es. Doch es waren nicht die Königskätzchen. Alles in Ordnung, Herr Butler? Puh, wissen Sie, wo die Königskätzchen sind? Nein, dafür wusste das aber der Lokführer. Sie wurden entführt. Von einem Mann mit einem buschigen Bart. Er hat mich aus der Lokomotive geworfen. Dieser Mann ist mir gleich verdächtig vorgekommen. Ich schau mal nach. Kathi ahnte nicht, dass der Mann kein anderer war als Bürgermeister Besserwisser, der von seinen Chaoskätzchen umringt war. Hört auf damit, es wird nicht gespielt. Ihr sollt schaufeln, Kätzchen. Je mehr ihr einheizt, desto schneller fahren wir. Die sechs Kätzchen taten wirklich, was sie konnten. Machen Sie die Tür auf! Wir wissen, dass Sie die Königskätzchen haben! Oh, Sie haben uns erwischt! Los, Kätzchen, schneller schaufeln! Schneller ging es aber nicht. Und der Bürgermeister hatte nicht vor, die Königskätzchen mitarbeiten zu lassen, die er in eine Box gesperrt hatte. Nein, die Königskätzchen können euch nicht helfen. Ihre Pfoten müssen blitzsauber sein, um das Edelsteinkästchen zu öffnen. Hey, jetzt machen Sie schon auf. Gut, ich mache schon auf. Ich mache mich jetzt sofort auf und davon. Bürgermeister Besserwisser zog an einem Hebel und koppelte damit die Lokomotive einfach von den Waggons ab. Was ist denn jetzt los? Der Bellenburg-Express hatte keine Lok mehr. Und die Tür des Waggons hinter Kathi und Katzi war fest verschlossen. Auch das noch! Ich komme nicht wieder rein! Wir brauchen die Paw Patrol! Die war immer noch im Museum mit den Vorbereitungen beschäftigt. Hm? Hallo Kathi, wie geht's den Königskätzchen? Nicht so gut, Ryder. Sie sind weg! Was? Wieso? Ein verdächtiger Mann hat Katzi mit Leckerlis aus dem Waggon gelockt. Ich bin ihr nachgelaufen und als wir zurückkamen, waren die Kätzchen weg. Oh, die Kätzchen sind verschwunden? Herr Jemine Ryder, du musst was unternehmen. Das ist noch nicht alles. Der Mann hat die Lokomotive abgekoppelt und ist davongerast. Und Katzi und ich, wir sitzen jetzt in dem Waggon ohne Lok fest. Haltet durch, wir machen uns auf den Weg. Wir finden den Entführer und bringen die Königskätzchen zurück. Herrje, das ist viel Detektivarbeit. Das stimmt. Darum werden wir für diesen Einsatz auch jede Pfote brauchen. Paw Patrol, zur Zentrale. Wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und machten sich sofort auf den Weg. Nur Marshall stolperte über den roten Teppich und rollte den anderen hinterher. Bis hinein in den gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale. Jetzt haben wir auch in der Zentrale einen roten Teppich. Der Fahrstuhl fuhr los und auf dem Weg hinauf schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Dieses Mal allerdings in ganz besondere. Denn alle Hunde trugen Polizeianzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Polizeieinsatz? Cool. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ihr wisst ja, die Königskätzchen waren auf dem Weg in die Abenteuerbucht. Waren? Was willst du damit sagen? Sie sind verschwunden. Und nicht nur das, jemand hat die Lokomotive geklaut und Kathi und Katzi sind noch im Waggon. Oh nein! Ich glaube, dass wir für diesen Einsatz alle Hunde brauchen. Ja, ganz genau. Und darum handelt es sich hier um einen ultimativen Polizeieinsatz. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du bist der Polizeihund, also wirst du heute der Anführer sein und den anderen dabei helfen, Polizeihunde zu sein. Ja, verstanden. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Sehr gut. Und wir brauchen Sky. Kathi und Katzi sind in Gefahr. Du musst sie mit deinem Hubschrauber in Sicherheit bringen. Ich heb jetzt ab! Und alle anderen von euch müssen auch mithelfen. Diese Pfoten regeln das schon! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der Stange an der Seite der Zentrale und ließ sich an ihr hinunter bis zu seinem Quad. Die Fellfreunde dagegen nahmen die große Rutsche mit den vielen Kurven. Chase sauste als erster hinab und sprang in sein Polizeiauto, das speziell für diesen ultimativen Einsatz ausgerüstet war. Es war ein Spezialfahrzeug mit zwei Motorrädern an den Seiten und einem Polizeihubschrauber auf dem Dach. Und genug Platz für alle Hunde, die jetzt ebenfalls angesaust kamen. So, Leute, es geht los! Auch Ryder war bereit und setzte sich auf seinem Polizeiquad an die Spitze, während Sky ihren Hubschrauber startete. Gemeinsam rasten sie über die Brücke und durch die Straßen der Abenteuerbucht, dem Bellenburg-Express entgegen, auf dem Kathi mit Katzi im Arm immer noch draußen auf der Plattform des rollenden Waggons stand. Es wird alles wieder gut, das verspreche ich dir. Und dann war die Paw Patrol auch schon zur Stelle. Kathi, wir werden euch helfen. Siehst du Katzi? Danke! Sky, der Rettungsgurt für Kathi. Geht los! Sky lenkte ihren Polizeihubschrauber zum Waggon hinüber. Sky, Achtung, die Signale! Verstanden, Chase! Sie konnte gerade noch ausweichen. Nochmal gut gegangen. Der Hubschrauber befand sich jetzt genau über Kathi. Sky ließ den Gurt zu ihr hinunter. Rettungsgurt kommt! Achtung! Kathi machte ihn fest, umklammerte Katzi und schon wurden die beiden von Sky hochgezogen. Hab dich! Wenig später hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Danke, toller Flug, Sky! Zufrieden landete Sky wieder auf dem Dach des Spezialfahrzeugs. Und nun müssen wir die Lokomotive einholen. Chase gab Gas, kam der Lok näher und näher, aber das blieb nicht lange unbemerkt. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Was habt ihr euch so gedacht? So einfach ist das nicht, Paw Patrol. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Allerdings, vier der Chaoskätzchen liefen zu den dicken roten Knöpfen an der Seite der Lok hinüber und streckten die Pfoten aus. Und los! Kaum hatten die Kätzchen die Knöpfe berührt, stellten sich die Weichen um. Die Lokomotive fuhr geradeaus, ein Waggon nach rechts und der zweite nach links. Immer schneller wurden sie und dann waren sie in der Ferne verschwunden. Aufgepasst, Polizeihunde! Wir haben nämlich ein Problem. Warum hast du angehalten? Wir hatten ihn schon fast. Planänderung. Die Waggons rollen wild durch die Gegend. Wir müssen sie aufhalten. Chase fuhr wieder los. Sky, vielleicht finden wir die Waggons und die Lok von oben. Siehst du was? Ich glaube schon. Ich sehe den Waggon mit dem Butler. Und dummerweise rast er direkt auf einen Felsblock zu. Rubble, du kommst mit mir. Chase, du suchst weiter nach den anderen Waggons. Alles klar, Ryder. Ruff. Polizeimotorrad, ausfahren! Rubble umklammerte das Lenkrad. Das Motorrad wurde ausgeklinkt und dann raste die kleine Bulldogge Ryder auch schon hinterher. Im Nu hatten die beiden den Waggon mit dem Butler eingeholt. Der Waggon hat volle Fahrt drauf. Wir müssen ihn zum Halten bringen. Und Rubble hatte auch schon eine Idee. Wie wäre es mit diesen Heuballen? Blitzschnell lenkte er das Motorrad auf die Wiese neben sich. und stupste nacheinander drei Heuballen so geschickt an, dass sie zwischen dem Felsen und dem Waggon landeten und er so gestoppt wurde. Einen Waggon haben wir. Jetzt sind es noch zwei. Und die anderen retten wir auch. Die Lokomotive nahm unterdessen immer mehr Fahrt auf und langsam wurde es dämmerig. Schön weiterschaufeln. Ich glaube, es wird eine lange Nacht. Wenn sich der Bürgermeister da nur nicht irrte. Chase, ich sehe den nächsten Waggon. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und er rast direkt auf die Brücke zu, die noch gar nicht fertig ist. Und der Lokführer ist noch im Waggon. Na, nicht wie hell. Marshall, Zuma, ihr holt den Lokführer darunter. Wupp. Polizeimotorrad, Ausfahrt! Das zweite Motorrad mit Marshall am Lenkrad wurde ausgeklinkt. Dann war Zuma an der Reihe. Straßensurfer! Der Straßensurfer war ein Skateboard mit Turboantrieb, auf das Zuma nun hinaufsprang. Rider, wir sind bereit für den ultimativen Polizeieinsatz. Die beiden hatten den Waggon im Nu eingeholt, der ungebremst auf den Abgrund zuraste. Hallo, Paw Patrol! Leiter hoch! Marshall fuhr die Leiter aus, die sich seitlich am Motorrad befand, und schwenkte sie zu dem Lokführer hinüber. Sie können jetzt langsam runterklettern! Der Lokführer zögerte keine Sekunde. Ja, das machen Sie gut! Wenn Sie unten angekommen sind, springen Sie, ich fange Sie auf! Zuma lenkte seinen Straßensurfer geschickt unter den Lokführer, der sicher landete. Wir haben's geschafft! Doch da! Der Abgrund! Zuma, pass auf! In letzter Sekunde riss Zuma den Straßensurfer herum, während der Waggon durch die Luft segelte und auf der anderen Seite des Abgrundes zum Stehen kam. Zwei Waggons sind gerettet. Sky, flieg los, vielleicht findest du die gestohlene Lokomotive. Wird gemacht! Schon war Sky in der Luft und flog in ihrem Hubschrauber davon. Und jetzt durchsuchen wir die Waggons. Vielleicht finden wir Hinweise. Und lösen das Rätsel um die Königskätzchen. Legen wir los! Mittlerweile war es dunkel geworden und Bürgermeister Besserwisser hielt die Lok an. Ganz in der Nähe der Abenteuerbucht. Wir müssen runter von diesen Schienen. Chaoskätzchen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Allerdings. Die sechs Kätzchen in ihren Einsatzanzügen sprangen ab und tauschten blitzschnell die Räder der Lokomotive aus. Nicht übel. Und nun möchte ich euch bitten, die neuen Mitglieder unserer Chaoskätzchen-Truppe ganz herzlich zu begrüßen. Die beiden Königskätzchen erschienen in der Tür. Das eine trug einen kleinen Einsatzanzug, der an den von Tracker erinnerte. Das andere einen, der aussah wie der von Everest. Oh nein, Sie werden nicht mithelfen. Sie dürfen sich nicht die Pfötchen schmutzig machen. Sie müssen das Kästchen mit der Statue öffnen. Ich habe sie nur verkleidet. So wird sie niemand wiedererkennen. Aber ich gebe zu, das steht Ihnen wirklich gut. Der Bürgermeister hielt den beiden einige Leckerlis hin. Es gibt noch mehr Leckerlis, wenn wir die Statue haben. Also einsteigen bitte. Auf geht die Fahrt zum Museum. Wir müssen eine Statue stehlen. Also kletterten die Kätzchen zurück in die Lokomotive. Niemand bemerkte, dass eines von ihnen seine Mütze verlor. Denn die Lok fuhr bereits wieder los. Hinunter von den Schienen und hinein in den Wald. Rocky und Chase durchsuchten unterdessen einen der Waggons. Habt ihr schon was gefunden? Nur den Hut, aber vielleicht hat Rocky was gefunden. Polizeisuchgerät. Und tatsächlich. Chase, sieh mal, mein Suchgerät hat wirklich etwas gefunden. Ja, ein kleines braunes Fellknäuel. Du bist echt ein toller Detektiv. Katzenhaare. Gegen die war Chase nämlich allergisch. Aber die Königskätzchen sind nicht braun und Katzi auch nicht. Marshall und Zuma sprachen in der Zwischenzeit mit dem Lokführer. Und dann hat der Kerl das Steuer übernommen und mich rausgeschmissen. Und wie viele Kätzchen hatte er bei sich? Außer den Königskätzchen. Naja, das ging alles ziemlich schnell, aber ich glaube, es waren 6. Rufen wir Chase an. Die beiden verloren keine Zeit. Da hast du gute Detektivarbeit geleistet. Danke, dass du den Lokführer befragt hast. So langsam wurde Chase einiges klar. 6 Kätzchen, braunes Fell und der Hut. Alles, was wir gefunden haben, passt zu einer Person. Bürgermeister Besserwisser, Fellfreunde, wir wissen jetzt, wer die Königskätzchen entführt hat. Kommt bitte alle sofort zum Einsatzwagen. Wir kommen! Sind schon unterwegs. Im Museum der Abenteuerbucht wurde Bürgermeisterin Gutherz von Minute zu Minute unruhiger, während François die letzten Vorbereitungen erledigte. Ich habe immer noch nichts von Ryder gehört. Und ich schaffe es nicht, diesen Sockel auf Hochglanz zu bringen. Also ich habe eine Politur im Rathaus, die ich für Henriettas Statue benutze. Die müssen wir sofort holen. Aber wir machen für alle Fälle die Alarmanlage an. François und die Bürgermeisterin hatten gerade das Museum verlassen, als Bürgermeister Besserwisser seinen Kopf durch die Tür steckte. Kätzchen, wir dürfen nicht den Alarm auslösen. Wir dürfen nicht an einen von den Strahlen kommen. Der ganze Raum war von Laserstrahlen durchzogen, die bei der geringsten Berührung Alarm auslösten. Doch für das Kätzchen im blauen Anzug war das kein Problem. Es schlängelte sich zwischen ihnen hindurch, bis es den Sockel mit dem goldenen Kästchen erreicht hatte. Schoss dann ein Seil hinüber zum Bürgermeister, der es an den Gurten der beiden Königskätzchen befestigte. Also, du wartest, bis ich dir ein Zeichen gebe, dann ziehst du sie hoch und rüber mit ihnen. Und dann müsst ihr beide hochspringen. Na gut, macht ihr es, wenn ihr Leckerlis bekommt? Doch auch die anderen Kätzchen wollten Leckerlis. Eines von ihnen stieß den Bürgermeister an, der fiel um, genau auf einen kleinen Wagen, sauste durch den Raum, die Königskätzchen wurden hochgeschleudert und landeten mitten auf dem goldenen Kästchen. Dieses öffnete sich und zum Vorschein kam die Edelsteinstatue. Sie ist wunderschön! Draußen näherten sich zwei Besucher. Bauer Alfred und Bäuerin Yumi. Ich freue mich sehr darauf, dass das Museum eröffnet wird. Ich mich auch. Da vorn steht eine alte Lokomotive. Die schaue ich mir mal genauer an. Eine Lokomotive? Genau vor dem Museum? Sky, hast du die Lokomotive entdeckt? Noch nicht. Vielleicht ist sie woanders hingefahren. Sky landete ihren Hubschrauber wieder auf dem Polizeiauto. Moment, ich sehe etwas. Was lag denn da auf dem Boden? Eine Wintermütze, aber in Kätzchengröße. Oh, die ist ja wirklich süß. Und seht euch das mal an. Eisenbahnräder? Warum hätten sie sie abmachen sollen? Um andere Räder anzubringen. Normale Räder, mit denen man nicht auf Schienen fahren muss. Und deren Spuren Chase jetzt entdeckte. Aber diese Spuren führen in die Abenteuerbucht. Was könnte der Bürgermeister dort wollen? Ich weiß, was er da will. Das lila Edelsteinkätzchen. Im Museum habe ich gehört, wie der Bürgermeister gesagt hat, dass er unbedingt die Statue haben muss. Dann müssen wir schnell zum Museum. Doch die Paw Patrol kam zu spät. Auf geht's, Kätzchen! Als sie das Museum erreichte, war dort weder eine Lokomotive noch ein Bürgermeister. Die Alarmanlage ist an. Er war noch nicht hier. Das glaube ich nicht. Dafür kamen jetzt François und Bürgermeisterin Gutherz zurück, schalteten die Alarmanlage aus und entdeckten sofort das geöffnete goldene Kästchen auf dem Sockel. Oh nein! Das Edelsteinkätzchen wurde gestohlen! Und überall auf dem Sockel haben wir die Spuren von Katzenpfötchen. Wir glauben, der Bürgermeister hat die Königskätzchen entführt, um an ihre Pfotenabdrücke zu kommen. Ach, Herr Jemini! Wie konnten wir die kostbaren Königskätzchen und die wertvolle Statue verlieren? Hallo, ist die Ausstellung schon eröffnet? Es tut mir sehr leid, Yumi. Unsere berühmten Katzen sind weg. Die Lebenden und die aus Stein. Guten Tag, Yumi. Wo ist Bauer Alfred? Er sieht sich die alte Lokomotive an, die vor der Tür steht. Eine Lokomotive? Wir haben keine Lokomotive. Wir haben noch nicht mal Schienen. Diese Lok braucht keine Schienen. Der Bürgermeister fährt damit. Und sie ist weg. Holen wir die Statue zurück, Fellfreunde. Die Lokomotive raste durch die Abenteuerbucht. Zur großen Verwunderung von Bauer Alfred, der hinten auf der Plattform stand. Wahrscheinlich eine Wanderausstellung. Er hatte noch nicht begriffen, was hier vor sich ging. Im Gegensatz zur Paw Patrol. Sky, Hubschrauber, Rocky, Rubble, Motorräder. Zeigen wir Bürgermeister Besserwisser, dass er damit nicht durchkommt. Die Lokomotive steuerte nun direkt auf den Wald zu. Warum fahren wir so langsam? Ganz einfach, die Chaoskätzchen konnten nicht mehr. Ach, das habe ich mir doch gedacht. Es wird nicht geschlafen. Auf, ihr auch, Königskätzchen. Ihr habt das Kästchen geöffnet, jetzt schaufelt ihr. Aber dazu kam es nicht. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwisser. Oh, auch das noch. Na gut, dann mache ich's eben selbst. Der Bürgermeister bückte sich, stieß dabei aber gegen die funkelnde Katzenstatue und konnte sie gerade noch auffangen, als Bauer Alfred plötzlich vor ihm stand. Hallo, Bürgermeister Besserwisser. Was? Wissen Sie, wann wir in die Abenteuerbucht zurückfahren? Genau dahin wollte der Bürgermeister nun wirklich nicht zurück. Er riss das Steuer herum und raste einen Waldweg entlang, der hinauf auf den Berg führte. Es ist völlig egal, was wir tun. Der Bürgermeister hält nicht an. Ich habe eine Idee. Rocky? Sky? Was sollen wir machen, Chase? Also, ihr begebt euch so schnell ihr könnt nach oben auf den Berg. Und dann, Sky, lässt du das Nagelband aus dem Hubschrauber fallen. Rocky, du legst es quer über die Straße und dann wartet ihr ab. Alles klar. Ja, wird gemacht. Sky flog sofort los und auch Rocky auf seinem Motorrad gab Gas. Im Nu hatten die beiden die Bergspitze erreicht und Sky ließ das Nagelband fallen. Jetzt war der kleine Mischling an der Reihe. Greifer! Und zog das Nagelband genau in die Mitte der Straße. Schnell weg! Die Lokomotive kommt! Blitzschnell sprang Rocky auf sein Motorrad und verschwand. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Lok auch schon über die Nägel fuhr und sofort ins Schlingern geriet. Sie rutschte den Berg wieder hinunter und kam genau vor dem Museum zum Stehen. So hatte sich das Bürgermeister Besserwisser nun wirklich nicht vorgestellt. Das ist meine Statue, nur damit ihr es wisst, die gehört mir. Das stimmt doch gar nicht. Aber Bürgermeisterin Gutherz riss ihm die Edelsteinstatue aus der Hand. Sie sollten sich schämen. Und wo sind unsere Gäste? Elisabeth, Heinrich. Nun erschienen auch die Königskätzchen. Willkommen in unserem bescheidenen Städtchen. Und nochmals danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Auch Bauer Alfred tauchte nun auf. Ich glaube, dass ich erst einmal die Nase vom Eisenbahnfahren voll habe. Der großen Museumseröffnung stand nun nichts mehr im Wege. Und die Fellfreunde freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.